grad friedlicher Bürger. Dass ihr hier versammelt seid, freut mich. Meine Liebe wird euch begleiten. Die Staatsbegrüßt den Ehrfurcht, ihren Herrn allerwärtsend. Kann ich nicht immer bei euch sein, bin ich doch bedacht, den Ruhm der Stadt zu mehren. Versammelt sein, was an Werk und Wort, vieles der Menschengeist hervorbringt. Ein deutsches Ruhm am Rhein, nimm dies Geschenk als Zeichen für mein Wort hin. Kniet nieder, es ist der Leib des heiligen Martin, des Schützers unseres Doms. Wenn uns nicht sonst jetzt als ein toter Heiliger fehlt, niemand wird Heilige wie ich, er aber bringt das Geld auf sie zu zahlen. Wenn uns sonst nicht als ein toter Heiliger fehlt, ich soll ermahnen zu teilen Glück und Kummer mit meinem Land. Ob ich sei froh, in der Kraft des Glaubens, in der Verfolgung hoher Ziele. So vernichte die Ketzerei und unsere Schwitzen, die Wunden der Kirche zu wahren, ein Reich der Vernunft zu erstreben. Im Dome sei das Heiligtum zur Schau gestellt, wer die Verehrung zeugt, sei von der Strafe gefliehen.